9. Angenehm. Muito prazer. Du studierst, aber auch du lernst. Estudas. Studieren, lernen. Estudar. Oder. Ou. Du arbeitest. Trabalhas. Arbeiten. Trabalhar. Ich arbeite. Trabalho. Was sind Sie von Beruf? Qual é a sua profissão? Ich studiere. Estudo. Informatik. A informática. Medizin. A medicina.